Ich werde heute nur über Alexandra Kollontai sprechen und wir können gerne in der Diskussion auf andere Genossinnen aus der Zeit zurückkommen. Ich habe gemerkt, nach 30 Jahren Neubeschäftigung mit Frau Kollontai, dass ihr so umfassendes und aufregendes Leben auch es wert ist, darüber zu sprechen, nicht nur über ihre Schriften. Von daher wird es sich nur um Kollontai drehen zunächst, aber ich hoffe, dass ihr nicht allzu enttäuscht seid und auch noch gerne an ihrem Leben teilhabt. Ich bin heute besonders froh, dass ich hier bin, weil es war nicht unkompliziert während des Streiks. Ich wäre gerne gestern schon hier gewesen, hätte auch ein bisschen mehr noch mitbekommen, aber es hat alles geklappt und ich freue mich umso mehr. Und möchte mich auch nochmal bei Maggie sehr bedanken für ihre Geduld, weil wir haben immer verhandelt, was können wir jetzt machen, wie geht es dann doch noch und das ist eine ganz tolle Organisation hier. Ja, Alexandra Kollontai, die neue Frau und das revolutionäre Selbst nach der russischen Revolution. Ich beginne mit einem Zitat von ihr aus der Pravda vom 3. April 1918. Ihre Rechte erhalten Frauen nicht auf einem Tablett serviert. Sie müssen sie sich nehmen und für ihre eigenen Interessen kämpfen. Alexandra Kollontai war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der kommunistischen Weltbewegung. Ein Kind ihrer Zeit und ihrer Zeit weit voraus. Viele ihrer Forderungen und Entwürfe für das befreite Leben und das Ende des Patriarchats sind bis heute unerfüllt geblieben und, wie es scheint, in weite Ferne gerückt. Ich wollte meinen Vortrag, das sagte ich schon, auch andere Frauen der Zeit vorstellen, die im Rahmen der Kommunistischen Internationale aktiv waren und in der Geschichtsschreibung nicht im Vordergrund stehen. Doch durch die erneute Beschäftigung mit Alexandra Kollontai nach 30 Jahren wurde mir klar, dass ein Vortrag kaum reicht, ihr Leben und Wirken und ihre Anregungen für heute darzustellen. Deshalb verbleibe ich allein bei Kollontai. Und wir können in der Diskussion gerne auf andere Beispiele eingehen. Der Vortrag besteht aus zwei Teilen, einer biografischen Schilderung und einer Darstellung ihrer theoretischen und politischen Positionen zum Feminismus. Da Kollontais theoretische Schriften mit ihrer politischen Aktivität verbunden waren, überschneiden sich beide Teile hin und wieder. Erstens, ein Leben für Revolution und Politik. Innerhalb der sozialistischen Frauenbewegung hat Kollontai den radikalsten Entwurf für das Leben der neuen Frau entwickelt. Sie begriff sich nicht als Feministin und grenzte sich im Gegenteil nach und nach vom bürgerlichen Feminismus ab, dem sie vorwarf, die Lage der unteren Klassen und insbesondere der Arbeiter und Bäuerinnen zu ignorieren. Gleichwohl stellte sie Entwürfe und Forderungen auf, die wir heute als eindeutig feministisch bezeichnen würden. Kollontai nahm führend an der russischen Revolution teil und gestaltete bis 1921 die Frauenpolitik der ersten Arbeiterinnenregierung der Welt. Sie war eine heretische Kommunistin und Mitbegründerin der ersten ernstzunehmenden Opposition innerhalb der Bolschewiki, der Arbeiteropposition. Der Arbeiteropposition ging es um die stärkere Unabhängigkeit der Gewerkschaften und eine Bestimmung der Arbeitsabläufe durch die Produzentinnen. Nach deren Scheitern im Kampf gegen die entstandene Staatsbürokratie und für mehr Demokratie in den Betrieben, den Räten und der Regierung wurde sie, wie viele Oppositionelle, zum diplomatischen Dienst ins Ausland beordert, wo sie den Rest ihres aktiven Lebens verbrachte und viel erreichte. 1952 starb sie in Moskau mit 79 Jahren. Sie war neben Stalin die einzige Überlebende der Säuberungen aus der ersten Sowjetregierung. Ihre revolutionären Entwürfe für die neue Frau und deren selbstbestimmtes Leben spielten in der Sowjetunion nach 1924 keine Rolle mehr. Im Rahmen der 68er-Bewegung wurde sie von der neuen Frauenbewegung im Westen wiederentdeckt, aus deren Reihen einige ihrer Schriften neu aufgelegt wurden. In der DDR spielte sie keine Rolle. Dort galt die sowjetische Rezeption bzw. Ignoranz. Ende der 50er Jahre erschien ein Teil ihrer selbst zensierten Memoiren. Dem folgten einige Artikel und Untersuchungen. 1964 erschien eine Biografie. 1970 wurde eine in Romanform gebrachte weitere Biografie veröffentlicht und zu ihrem 100. Geburtstag erschien ein Film über ihre diplomatische Karriere und eine Briefmarke und einige ausgewählte Schriften, allerdings nicht ihre Familienkritik. Trotz dieses neuen Interesses ist sie nicht unversehrt aus dem langen stalinistischen Vergessen hervorgegangen. Ihr Werk wurde zensiert, ihre Ideen zu einer neuen Sexualmoral wurden in allen sowjetischen Quellen getilgt. Zu ihrem Tod gab es keinen offiziellen Nachruf für die altgewordene Bolschewistin und Wegbegleiterin Lenins. In der heutigen Auseinandersetzung über Klasse- und Anerkennungskämpfe macht es Sinn, sich erneut mit Kollontai zu befassen. Sie kämpfte für eine ökonomische und sexuelle Befreiung gleichermaßen und stellte sie nicht gegeneinander. Kollontai beanspruchte, dass Frauen, vor allem die arbeitenden Frauen, zum Kollektivsubjekt der Emanzipation werden, dass der Kampf der Geschlechter Teil des Klassenkampfs wird. Sie erneuerte und erweiterte damit bereits Anfang des 20. Jahrhunderts das politische Feld um das Geschlechterverhältnis und wollte den Sekundärstatus von Frauen in linker Theorie und Praxis verändern. Wie später die 68er-Bewegung politisierte Kollontai das Alltagsleben und stellte es ins Zentrum der Kapitalismuskritik. Dass das Private politisch ist und ein Schlüssel zur Befreiung, hatte Kollontai schon 1890 erkannt, als sie sich der marxistischen Untergrundbewegung in Petersburg anschloss. Zu diesem Zeitpunkt rebellierte eine ganze Generation meist analphabetischer Frauen gegen ihre Unterbezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Doch wie kam eine finnisch-russische, umfassend gebildete Adlige dazu, nicht nur ihre Klasse zu verraten, sondern auch ihre spezifisch patriarchal geprägte Situation und die aller Frauen verändern zu wollen? Dies ist schwer eindeutig zu beantworten, da ich sie leider nie kennenlernen konnte. Ihre Entscheidung, sich politisch zu betätigen, deckte sich mit der vieler adliger Frauen der Zeit, die sich den Sozialrevolutionären oder dem Volkswille Narodna Volja anschlossen, oft Familie und Kinder zurückließen und Bildungsprogramme auf dem weiten russischen Land im Namen der politischen Befreiung durchführten. Die sich 1879 gebildete Partei Volkswille hatte in ihrem Exekutivkomitee ein Drittel Frauen, die meisten aus dem Adel, und verschrieb sich dem bewaffneten Kampf. Am 1. März 1881 gelang ihnen das Attentat auf den Zar. Für Kollontai waren sie Heldinnen. Ab diesem Zeitpunkt interessierte sie sich für die politische Aktion. Unabhängig von rein persönlichen Neigungen und Voraussetzungen bietet Kollontais Entscheidung, politisch zu agieren und sich einer internationalen Bewegung anzuschließen, ungeahnte Einblicke in Lebenslagen und unendlich scheinende Möglichkeitsräume. Der Fortschrittsglaube war in dieser Zeit ungebrochen. Kollontais zahlreiche Schriften, von denen sehr viele nach wie vor nicht übersetzt sind, gehören zu einer langen sozialistischen Tradition, die die besondere Form der weiblichen Unterdrückung in Klassengesellschaften betrachtet. Doch ging sie weit über diese Tradition hinaus, weil sie verlangte, dass die russischen Revolutionärinnen auch ihr persönliches Leben und überholte Verhaltensweisen verändern sollen. Ausgehend von den Analysen von Marx und Engels zur Familie und von August Bebels Die Frau und der Sozialismus lehnte sie ganz selbstverständlich die Heirat ab, die Frauen jeder Klasse unterdrücke. Sie schlug vor, dass wenn der Sozialismus Frauen endlich von der Doppelbelastung von Lohn und Hausarbeit befreit hat, durch staatlich verwaltete Kindergärten, Schulen und Kantinen, Frauen mit ihrer erlangten Unabhängigkeit und Autonomie Gesellschaft gestalten sollen. Sie distanzierte sich schnell von der starken russischen feministischen Bewegung vor 1917, die Arbeiterinnen für ihre Kampagne des Wahlrechts für vermögende Frauen mobilisieren wollte. Als Sozialistin sah sie die weibliche Emanzipation mit der proletarischen verknüpft. Deshalb wandte sie sich auch gegen einen klassenübergreifenden Feminismus. In den zwei Jahrzehnten vor der Revolution war ihr persönliches Leben eng mit den politischen Kämpfen in Russland zur Frauenbefreiung und für eine gerechtere Gesellschaft verbunden. Als geschiedene Mutter eines kleinen Sohnes fühlte sie sich hin und her gezerrt zwischen der Care-Arbeit für ihn und der politischen Arbeit. 1898 ließ sie ihren Sohn bei seinem Vater, um Marxismus in der Schweiz zu studieren, dem einzigen Land, in dem Frauen zu dieser Zeit studieren konnten. Sie führte in Zürich ein recht einsames Leben, arbeitete den ganzen Tag in der Bibliothek und erlernte in diesen Monaten die Disziplin und Routine, die sie später als Autorin benötigte. Nach ihrer Rückkehr nach Russland schloss sie sich der illegalen Sozialdemokratie an und kämpfte für die Entstehung einer russischen Arbeiterinnenbewegung. Kollontai orientierte sich an der deutschen Sozialdemokratie, kann man sich kaum vorstellen heute, und ihrer Frauensektion innerhalb der Partei, die sie auch für die russische Sozialdemokratie anstrebte, in Anlehnung an Clara Zetkin. Die Revolution von 1905 war für Kollontai und viele andere der Beginn eines neuen Lebens, das sich ganz und gar in den Dienst von Politik stellte. Aufgrund ihrer eigenen Doppelbelastung wurde ihr schnell klar, dass eine Revolution nur erfolgreich sein kann, wenn die doppelte Ausbeutung von Frauen bekämpft wird und diese mobilisiert werden können. 1905 nahm sie an der Demonstration teil, die dem Zaren die Petition für eine verfassungsgebende Versammlung überreichen wollte. Der Blutsonntag, an dem Hunderte ihr Leben verloren, provozierte Massenstreiks, in denen Frauen eine immer größer werdende Rolle spielen, die Häuser ihrer Vermieter in Brand stecken, Fabriken besetzen und Lebensmittelläden plündern. 1905 war auch das Jahr, in dem Kollontai begann, sich mit der Frauenfrage zu beschäftigen und in ihr einen Schlüssel zur Emanzipation aller zu erkennen. In den folgenden 3 Jahren, als ihr Sohn hauptsächlich beim Vater lebte, schulte sie Arbeiterinnen in Marxismus, schrieb viele Artikel und ermunterte Frauen, das Wort zu ergreifen und die Doppelmoral der patriarchalen Familie anzugreifen. Aufgrund ihrer radikalen Position zur Beteiligung am zugelassenen Parlament wurde Kollontai von ihren menschewistischen Genossinnen als Anarchosyndikalistin beschimpft. Gleichwohl sollte sie noch 9 Jahre Menschewistin bleiben, um sich dann, wie sie es formulierte, der einzigen Partei anzuschließen, die in der Lage war, die Macht zu übernehmen, den Bolschewiki. 1908 musste sie nach 2 Haftbefehlen Russland verlassen und ließ sich für 9 Jahre in Berlin nieder. In dieser Zeit machte sie sich mit der Psychoanalyse vertraut und mit ihren Artikeln aus dem Exil eröffnete sie die Debatte in Russland über eine neue Sexualmoral und eine kollektivere Familienform im Sozialismus. In den Jahren des Exils arbeitete sie auch als Agitatorin in Deutschland, Frankreich, England, der Schweiz, Belgien, Italien, Schweden, Dänemark, Norwegen und den USA. Auf Bitten Lenins bereiste sie die USA und trat innerhalb von 5 Monaten in 80 Städten auf. Ihr Ziel war es, vom Schreiben zu leben und sich ganz der Politik widmen zu können. Ihre politischen Ansichten waren geprägt von der Hellsichtigkeit des menschewistischen Marxisten Plechanow und der Militanz von Rosa Luxemburg. Sie sah die marxistische Geschichtsphilosophie als vereinbar mit dem Kampf von Frauen für ihre eigenen Interessen, die sich nicht nur auf Klasseninteressen beschränken. Nach der Revolution von 1905 reiste sie viel illegal zwischen Finnland und Russland hin und her und agitierte Arbeiterinnen. Im Juli bildete sich die größte Streikbewegung in der Geschichte Russlands, darunter 11.000 Textilarbeiterinnen, die von den Schwarzhundertschaften, einer faschistischen antisemitischen Miliz, angegriffen wurden, die 28 von ihnen töteten. 1905 war das Jahr, als sich die ersten Arbeiterinnenräte aus den Streiks heraus bildeten und in fast jeder Stadt entstanden. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war sie mit vielen anderen Russinnen in Berlin gezwungen, Deutschland zu verlassen und ging zu ihrem damaligen Geliebten Schlapnikow nach Stockholm, der von dort den Widerstand gegen den Krieg organisierte. Sie wurde als feindliche Ausländerin ausgewiesen und kam nur auf Karl Liebknechts Initiative hin nicht nach Russland. Dort wäre sie verhaftet worden. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete sie eng mit Lenin und den Bolschewiki gegen den Krieg zusammen. Auch wenn sie über Lenins Parole, den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, lange stolperte. Schlapnikow und Kollontai waren bis 1916 ein Paar und blieben lebenslang Freunde. Von Schweden geht sie auf Einladung norwegischer Frauenrechtlerin nach Christiania, dem früheren Oslo. Ende 1917 bricht sie mit den Menschewiki wegen ihrer Haltung zum Krieg und schließt sich definitiv den Bolschewiki an. Während der anstrengenden Jahre ihres Exils bekam sie chronische Angina und Bluthochdruck. Beides wird sie den Rest ihres Lebens begleiten. Sie kehrte im April 1917 nach Russland zurück, nachdem Frauen die Straßen Petrograds erstürmt hatten und die Revolution anführten, die den Zar gestürzt hatte. Frauen wurden zu den tapfersten Kämpferinnen der Revolution. Nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki und die Räte lernten sie mit Waffen umzugehen und engagierten sich im folgenden Bürgerkrieg in der Roten Armee. Als Volkskommissarin für soziale Fürsorge in der ersten bolschewistischen Regierung, also die allererste Ministerin der Welt und einzige Frau in der Regierung, verabschiedete Kollontai einige Dekrete zum Mutter- und Arbeitsschutz von Frauen, reorganisierte die Waisenhäuser, trug wesentlich zur Neuregelung des Eherechts und der Prostitution bei und erlangte die Legalisierung der Abtreibung. Auch innerhalb der Partei entstanden langsam die von ihr geforderten Frauensektionen. Am 7. April wurde sie als erste Frau in das Exekutivkomitee der Sowjets gewählt. In ihrem Ministerium beseitigte Kollontai sofort die alte Hierarchie und glich alle Gehälter ihrem eigenen an. Das 1919 von der Kommunistischen Partei eingerichtete Chernobyl, das weibliche Zentralkomitee im Prinzip, mit Kollontai an der Spitze, widmete sich der Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen in der gesamten Sowjetunion, der Bekämpfung des Analphabetismus und der Aufklärung von Frauen über die neuen Ehe-, Bildungs- und Arbeitsgesetze. Das Chernobyl überzeugte die Bolschewiki, die Abtreibung in Russland, dem ersten Land der Welt, 1920 zu legalisieren. Dies war das erste Mal in der Weltgeschichte, dass Frauen das Recht auf kostenlose Abtreibung in staatlichen Krankenhäusern erhielten. In den kaukasischen Republiken war es schwieriger, sich zu verankern, wo Frauen noch ab 10 zum Heiraten verkauft wurden und die körperliche Züchtigung in der Ehe zum Alltag und Rollenbild gehörte. In Baku wurden sie von Männern mit Hunden überfallen, die die Chernobyl-Frauen mit kochendem Wasser übergossen. Das Chernobyl gehörte zum sowjetischen Staatsapparat und hatte erreicht, dass Frauen auch innerhalb der Gewerkschaften eine Rolle spielen und ihre spezifischen Arbeitsbedingungen zum Thema machen und diese mit der Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit in Zusammenhang brachten. Das Chernobyl wurde 1930 mit der Begründung geschlossen, dass alle Frauenprobleme in der Sowjetunion durch die Ausrottung des Privateigentums und die Verstaatlichung der Produktionsmittel gelöst worden sind. Kollontais Haltung zu Sex war praktisch und romantisch zugleich. Ihre Liebesgeschichten waren oft stürmisch, voller unrealisierbarer Erwartungen, Eifersucht, Missverständnissen und endlosen Trennungen geprägt. Wie viel kostbare Zeit wir für unsere Liebestragödien und ihre Komplikationen verschwenden, klagte sie. Gleichwohl betonte sie immer wieder, dass Liebe, Heirat, Familie zweitrangig seien und Übergangsphänomene. Ihre erste Liebesaffäre außerhalb ihrer Ehe begann sie mit 36 Jahren mit dem Menschewisten Pietro Maslow, einem Fachmann für Agrarfragen. Maslow war verheiratet und hatte 5 Kinder. Er wollte seine Frau mehrfach für Kollontai verlassen, doch sie lehnte es ab und wollte für den Kummer der kranken Ehefrau nicht verantwortlich sein. Eine gleichberechtigte Liebe und Freundschaft verband sie mit Alexander Schlapnikow, einem Fabrikarbeiter und engen Freund Lenins, der später mit ihr die Arbeiteropposition anführen wird. Schlapnikow hatte einen völlig anderen Hintergrund als sie. Er arbeitete, seit er 11 Jahre alt war, auf Bauernhöfen und auf dem Bau und war 11 Jahre jünger als sie. Schlapnikow war direkt nach der Revolution sowohl Mitglied im Exekutivkomitee der Sowjets und des Zentralkomitees. Während der Revolution lernte sie Pavel Dybenko kennen, ein Sohn ukrainischer Tagelöhner, Matrose der baltischen Flotte und bald der Kommandant, war Dybenko eine romantische Figur, tapfer und ein überzeugter Bolschewik. Dybenko war ihre leidenschaftlichste Beziehung. Sie vermittelte ihm Marxismus und Geschichte und war auch in vielen anderen Lebensbereichen seine Lehrerin. Viele sahen in der Beziehung einer Aristokratin und eines 17 Jahre jüngeren Bauern einen Skandal. Ihre beste Zeit verbrachten sie, wenn sie sich gemeinsam Texte erarbeiteten, für die Revolution während des Bürgerkriegs agitierten und sich zusammen in Militärgeschichte weiterbildeten. Sie pflegten sich gegenseitig. Dybenko, Kollontai, als sie Typhus und einen Herzinfarkt hatte während des Bürgerkrieges, und sie ihn nach seinem Selbstmordversuch, als sie ihn verlassen wollte. Ihr gemeinsames Alltagsleben war eher schwierig. Kollontai fühlte sich wie in einem Gefängnis und bestand auf ihrer Unabhängigkeit. Ähnlich verlief auch ihr politisches Leben und die Zeit, in der sie wirkte. 4 Monate nach der Revolution schloss sie sich der linken Opposition gegen die Friedensbedingungen von Brest-Litowsk an. Aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen, trat sie vom Volkskommissariat im April 1918 zurück. Ich wollte noch kurz einflechten, es wird von niemand verlangt, dass ihr wisst, was die Friedensbedingungen von Brest-Litowsk waren. Wenn ihr dann hinterher fragen wollt, gehört es natürlich auch zur Diskussion. Das wird vielleicht manchmal ein bisschen zu viel vorausgesetzt. Im selben Jahr kämpft sie im Bürgerkrieg mit ihrem damaligen Geliebten Pavel Dybenko als Agitatorin im Wolgagebiet und der Ukraine. Wie Rosa Luxemburg war Kollontai eine der besten Rednerinnen der kommunistischen Bewegung und sie appellierte an die Bevölkerung und die Roten Garden, den Angriffen der Weißen und den Armeen von 17 Staaten standzuhalten. Später wurde sie mit einem Agitprop-Zug und vielen jungen Aktivistinnen auf den Weg geschickt, um Frauen für die Rote Armee zu rekrutieren. Sie hielten in jedem Dorf Reden und zeigten Filme. So wurde sie zur Kommissarin für Agitation benannt. Kollontai war klar, dass Frauen nun zwar auf dem Papier gleiche Rechte haben, aber dass die Kriegssituation dazu führte, dass ihr Leben nur noch härter wurde. 3 Jahre später wurde sie zur Mentorin und Anführerin der Arbeiteropposition, die die Demokratisierung der Partei mit der Arbeiterinnenkontrolle in den Fabriken verband. Die Niederlage der Arbeiteropposition auf dem 10. Parteitag, zu dem parallel der Aufstand von Kronstadt niedergeschlagen wurde, isolierte Kollontai innerhalb der Partei und schwächte auch ihr Standing im Cenotdel und ihre Rolle als Sprecherin der Gewerkschaftsfrauen. Die Arbeiteropposition und mit ihr alle anderen Fraktionen wurden verboten. Kollontai zog sich danach zurück, unterzeichnete noch mit die Erklärung der 22, die sich gegen die Verfolgung der Fraktionen wendete und widmete sich vor allem ihrer Arbeit im Cenotdel, die immer schwieriger wurde. 1922 wurde sie als Direktorin entlassen. Der offizielle Grund war Ineffizienz. Auch wurden in der Öffentlichkeit mehr und mehr ihre Ansichten zur Sexualmoral und Familie angegriffen. Mit 50 Jahren, ihr Prestige in der Partei auf dem Tiefstand und einer unsicheren politischen Zukunft entgegenblickend, begriff sie auch, dass ihre Liebe zu Dybenko definitiv vorbei war. Als sie ihm dies mitteilte, unternahm er einen Selbstmordversuch. Sie pflegte ihn gesund, schrieb ihre Briefe an die jungen Arbeiter, auf die ich im nächsten Teil noch eingehen werde, und verließ ihn danach. Mit der Partei hielt sie es anders. Trotz all ihrer Kritik war sie nicht in der Lage, sie zu verlassen. Als sie sich zum ersten Mal 1914 den Bolschewiki angeschlossen hatte, war sie damit einverstanden, ihren vollen Einsatz zu leisten. Nun war sie bereit, zu gehorchen. Sie schrieb an Stalin und bat um einen Posten in der Provinz. Distanziert hatte sie sich nicht von der Arbeiteropposition. Der 11. Parteitag hat die Auflösung der Gruppe beschlossen, aber sie blieb in Kontakt mit Schlapnikow. Für Kollontai würde der Ausschluss aus der Partei ihr politisches Ende bedeuten. Und viele derjenigen, die im Laufe der nächsten Jahre ausgeschlossen wurden, begingen Selbstmord. Als Stalin 1922 Generalsekretär wurde, war sie eine der ersten Oppositionellen, die in den diplomatischen Dienst ins Ausland geschickt wurden. Die Akzeptanz eines Postens in Norwegen war ein eindeutiger politischer Rückzug. Sie war erschöpft und von schlechter Gesundheit und mit der Niederlage der Arbeiteropposition musste sie sich eingestehen, dass ihre politische Arbeit in der Sowjetunion wahrscheinlich vorbei war. Kollontai wird 23 Jahre lang im Ausland verbringen und viele ihrer früheren Pläne und Ideale hinter sich lassen. Statt den Himmel zu erstürmen und den Kapitalismus zu besiegen, war sie nun mit den Feinheiten der Realpolitik beschäftigt und des diplomatischen Protokolls. Ihr und das Überleben ihres Sohnes waren außergewöhnlich in diesen grausamen Zeiten. Kurz nachdem sie die Sowjetunion verlassen hatte, wurde sie das Ziel einer wachsenden Gruppe Konservativer, angeführt von dem Soziologen Wolfson, die ihr vorwarfen, Promiskuität und außereheliche Affären zu propagieren. Diese Anschuldigungen hingen damit zusammen, dass Kollontais Ideen in der Tat Einfluss auf das Leben einer Reihe junger Menschen hatte. Zu Beginn ihres Aufenthalts in Norwegen schrieb sie noch Artikel für die sowjetische Presse, die sie bald nach harscher Kritik von allen Seiten einstellen musste. Die neue soziale Schere brauchte Schuldige und die fand die Regierung in den Oppositionellen. Kollontai wurde von offizieller Seite feministische Abweichungen vorgeworfen. Die Mitglieder der Arbeiteropposition wurden verhaftet. Kollontai wurde während ihres Moskau-Aufenthalts von der Kontrollkommission vorgeladen. Sie forderte daraufhin eine Unterredung mit Stalin, in der sie verlangte, mit den Anschuldigungen aufzuhören, was dieser aufgrund ihrem immer noch hohen Prestige auch tat. 1925 äußerte sich Kollontai das letzte Mal öffentlich zur Debatte über eine Änderung des Ehegesetzes. Es war auch das letzte Mal, dass ein wichtiges Thema öffentlich kontrovers diskutiert wurde. Isoliert in Norwegen wuchs die Kritik an ihr. Ihre Haltung gegen die Familie und Moral und ihre Schriften wurden oft für die sexuelle Gewalt verantwortlich gemacht, die in der Sowjetunion 1925 und 26 um sich griff. Ihre Popularität nervte die Regierung und ihre Versetzung nach Mexiko war eine Art Strafe. Ihr schwaches Herz vertrug das Klima nicht. Doch ließ der Empfang in Mexiko durch eine große Frauendelegation und Außenminister Aaron Sens sie für einen Moment ihre Erniedrigung in der Sowjetunion vergessen. Auch in Mexiko erreichte sie weitreichende Handelsbeziehungen und genoss ihr soziales Leben und ihre neuen Freundinnen wie Tino Modotti, Frida Kahlo und Diego Rivera. Mexiko stand kurz vor einer nordamerikanischen Invasion und Kollontai kämpfte mit ihrer Krankheit. Sie bat Litwinow um Rückzug von ihrem Posten. Ihr 7-monatiger Aufenthalt hat sie zu einer großen Zuneigung für dieses Land geführt. Sie sollte nach Uruguay gehen, was sie aber ablehnte und landete wieder in Norwegen, weil ihr Vorgänger keinen Erfolg hatte. In den nächsten 18 Jahren wurde sie sehr einsam und ohne engen Kontakt zur Sowjetunion, außer ihren jährlichen Reisen nach Moskau. Ihre Verlautbarungen wurden, wie bei allen, die Angst um ihr Leben hatten, sehr vorsichtig. 1929 wurde sie nach Schweden zur Botschafterin berufen, wo sie 15 Jahre verweilte und auch dort viele Freundinnen gewann, trotz der zunehmenden Unbeliebtheit der Sowjetunion aufgrund der beginnenden stalinistischen Repression. 1931 wurde Homosexualität rekriminalisiert, das Scheidungsrecht eingeschränkt und das Abtreibungsverbot für Erstschwangerschaften wieder eingeführt. Der Thermidor hielt auch Einzug in das Alltagsleben. Ihre Schriften wurden erneut in der Presse angegriffen. Ende August erlitt sie wieder einen Herzinfarkt. 1933 erhielt sie zynischerweise den Lenin-Orden für ihren Beitrag zur Frauenemanzipation in der Sowjetunion, den sie nicht ablehnte. Nach den ersten Schauprozessen 1936 trat sie aus Protest für mehrere Monate von ihrer Mission zurück. Ihre Antwort auf den Terror war Schweigen und Rückzug. 1937 kam Schlapnikow unter nie geklärten Umständen zu Tode. 1937 war das schrecklichste Jahr ihres Lebens. Sie schrieb bis 1945 nichts mehr für die sowjetische Presse. Als sie zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution nach Moskau fuhr, veröffentlichte die Pravda ihren Bericht Oktobertage von 1917, zensiert und mit Ergänzungen. Während ihres Aufenthalts wurde sie von der Geheimpolizei überwacht. Die Benko wurden 1938 wegen Verrat erschossen. Die großen Säuberungen in der Roten Armee erwiesen sich beim Angriff der Nationalsozialisten 1941 als großes Problem. Der Kopf der Roten Armee war abgeschlagen. Kollontai war gegen den Hitler-Stalin-Pakt, trotzdem wurde sie in Schweden schnell zum Paria. Doch nahm sie bald wieder ihre vorherige Stellung ein und war ein gesellschaftlicher Mittelpunkt im Frühling der Alliierten. Zu ihrem 70. Geburtstag im März 1942 erhielt sie den Roten Sternenbanner für ihre Verdienste um den Sowjetstaat. Im selben Jahr erlitt sie nach 5-tägigen Verhandlungen ohne Pause einen Schlaganfall und saß von nun an im Rollstuhl. Ihre linke Seite war gelähmt. Vom Rollstuhl aus führte sie erfolgreich die Friedensverhandlungen zwischen Finnland und der Sowjetunion. Ein aus Moskau gesendeter Geheimagent, der ihre Tagebücher kopieren sollte, unterlag ihrem Charme und hielt sie für eine große Diplomatin. In ihren Tagebüchern ließ sich außer der Trauer um die Benkos Tod nichts Belastendes finden. Ihre diplomatischen Fähigkeiten waren zu wertvoll, um sie zu ersetzen. Ich habe mit meinem gelähmten Arm und Bein für all die Zeit bezahlt, die ich mit den Finnen verhandelt habe, schrieb sie an ihre spanische Freundin Palencia. Im Februar 1945 hatte sie eine Lungenentzündung und konnte nur noch 3 Stunden arbeiten. Sie gab ihre Mission auf und zog sich nach Moskau zurück. Mit ihrer Freundin Emma, die ihre Krankenschwester und Sekretärin für ihre letzten 7 Jahre sein wird, zieht sie in eine bescheidene 2-Zimmer-Wohnung. Es war ein schönes Zuhause mit Erinnerungen aus Mexiko und dem Kater Alexander. Ihre Pension vom Kommissariat für Auswärtige Angelegenheiten garantierte ihnen ein auskömmliches Leben. Kollontai arbeitete an ihren Memoiren. Es ist wichtig, all dies niederzuschreiben, nicht für mich, sondern für die anderen, für all die Frauen, die nach uns leben. Sie sollen sehen, dass wir keine Heldinnen waren. Manchmal waren wir stark und manchmal waren wir sehr schwach. Aber wir glaubten an unsere Ziele, die wir leidenschaftlich verfolgten. Mit 73 wollte sie ihre Routine beibehalten. Früh aufstehen, mit Emma bis 15 Uhr arbeiten, dann offiziellen Besuch, Dokumente lesen und Briefe schreiben. Viele alte Freundinnen kamen vorbei. Im September erhielt sie den 2. Rotbannerorden für ihre diplomatischen Dienste während des Krieges. Weitere 2 Orden erhielt sie aus Mexiko und Norwegen. Der neue finnische Präsident Pasi Kivi schlug sie für den Nobelpreis vor, aber den hat bis heute keine Kommunistin erhalten. Sie schloss auch neue Freundschaften mit jungen Künstlerinnen und 1946 war sie im Moskauer Schriftstellerclub eingeladen, über ihre Arbeit mit Lenin während der Revolution zu sprechen. 24 Millionen Sowjetbürgerinnen hatten im Krieg ihr Leben gelassen und direkt danach ging eine erneute Repressionswelle los, von der wieder viele Freundinnen Kollontais betroffen waren. Ihr Sohn lebte in England, er war erfolgreicher Autor und Ökonom geworden, also in Sicherheit. An ihrem 80. Geburtstag wollte sie den Internationalen Frauentag feiern. In der Nacht vorher starb sie. Auf ihrem Grabstein stehen die schlichten Worte Alexandra Michailowna Kollontai, 1872 bis 1952, Revolutionärin, Volkstribunin, Diplomatin. Die schwedische Sozialdemokratische Zeitung nannte sie die Rote Rose der Revolution. In der Sowjetunion gab es keine offizielle Zeremonie für ihr revolutionäres Leben in diesen Tagen, als jeder noch so unbedeutende stalinistische Apparatschik gefeiert wurde. Nur in der Izvestia erschien eine kleine Anzeige ihrer Freundinnen. Diese Ignoranz macht ihr Leben nicht weniger bedeutend. Spätestens die neue Frauenbewegung im Westen erinnerte sich an sie, legte ihre Texte wieder auf und nahm sie als Beispiel für ein feministisches, linkes Lebensmodell, das bis heute unerreicht blieb. Viele der Errungenschaften der Revolution wurden zurückgedrängt und Kollontai verbrachte viel Zeit damit, ihre Ideen gegen Spott und Vergessen zu verteidigen. Am Ende ihres Lebens war sie sowohl die Pessimistin, die den Kollaps ihrer früheren Ideen miterlebt hatte, als auch die unkorrigierbare Optimistin, die daran glaubte, dass es eine Alternative zum Kapitalismus gibt und dass trotz allem die Revolution eine große Sache gewesen ist und revolutionäre Ideen letztlich gewinnen werden. In Zeiten, in denen es auch weltweit zur Infragestellung von bescheidenen Fortschritten der Emanzipation kommt und zum offenen Angriff auf feministische Ideen, lohnt es sich, Kollontai zu aktualisieren. Zweiter Teil: Das Neue an der neuen Frau. Ausgehend von ihrer eigenen Erfahrung nimmt sich Kollontai gleich zweier Schlüsselfragen der sexuellen Revolution an, der Sexualität und der Familie. Kollontais Emanzipationsbegriff stellt die patriarchalischen Familienstrukturen grundsätzlich in Frage. Die Frau müsse materiell vom Mann unabhängig sein und von den mit der Mutterschaft verbundenen Pflichten entbunden werden. Obgleich auch Kollontai diese Perspektive erst im Sozialismus sieht, will sie die Arbeiterinnen bereits im Kapitalismus von ihrer Last befreien und sie für die Politik gewinnen. 1909 wurden von ihr die sozialen Grundlagen der Frauenfrage veröffentlicht und 1916 die Gesellschaft und die Mutterschaft. Die sozialen Grundlagen der Frauenfrage sind Ergebnis einer individuellen Reflexion und stützen sich auf die Argumentation von Engels und analysieren die Krise der Familie in allen sozialen Klassen, davon ausgehend, dass die vielen Scheidungen das Ende der monogamen Ehe einleiten. Beide Werke erregen viel Aufmerksamkeit und nur bedingt Begeisterung innerhalb der Sozialdemokratie. Weder Lilli Braun noch Vera Sassolitsch unterstützen Kollontai in ihren Forderungen. Allein in Clara Zetkin fand sie eine Verbündete. 1907 nahm sie an der Internationalen Konferenz der Sozialistinnen als einzige Vertreterin Russlands in Stuttgart teil und am Kongress der Internationale. Das Hauptthema in Stuttgart war das Wahlrecht für Frauen, aber auch die Rechte für schwangere Frauen wurden diskutiert. Kollontai setzte sich für die Rechte aller Frauen, nicht nur der Verheirateten, ein, im Gegensatz zu ihren meisten Genossinnen auf der Tagung. Die Neue Moral und die Arbeiterklasse, 1918 geschrieben, expliziert unter ihren Schriften am meisten ihre Ideen zur Sexualität. Die Gesellschaft sollte alle Formen der Verbindung zwischen Geschlechtern anerkennen. Ihr Ideal war die sukzessive Monogamie als freie, nicht-eheliche Verbindung. Damit Frauen nicht zu Opfern dieser freien Liebe werden, müssen sie mit ihren Schwangerschaften gesellschaftlich unterstützt und alle auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet werden. Die große psychische Kraft, die Liebesbeziehungen für Kollontai bestimmt, ist die kameradschaftliche Solidarität. Die rein physische Anziehung, Eros ohne Flügel, wird vom beflügelten Eros ersetzt, der die physische Verbindung nicht ausschließt, aber nicht allein davon getragen wird. Erotische Erfahrungen ermöglichen ihr zufolge neue Formen von Freundschaft und Liebe. Erst durch sie lernen die Partnerinnen, sich als Individuen zu sehen, die Vertrauen und Respekt verdienen, statt als Eigentum betrachtet und enttäuscht zu werden. Die kommunistische Gesellschaft zu Kollontai wird eine neue Form der Liebe erleben. Liebe sei eine ideologische Komponente, die jede Gesellschaft nach ihren Bedürfnissen definiere. Liebe betrachtete sie als große kreative Kraft, die jede Psyche erweitert und bereichert. Die sexuelle Moral ist für Kollontai Teil des Transformationsprozesses der Gesellschaft. Erst die Liebe in mannigfaltigen Formen kann helfen, das neue Kollektiv zu gründen, das sich aus glücklichen Individuen zusammensetzen muss, sonst ist es eine Totgeburt. Die Trennung von Küche und Heirat war eine der Losungen in der postrevolutionären Periode. Für Kollontai so bedeutend wie von Kirche und Staat. Eine ihrer großen Sorgen war die Prostitution, die sie auch fiktional in ihrer Erzählung Schwestern verarbeitete. Ihrer Ansicht nach wird die Prostitution so lange existieren, bis die Frauen komplette ökonomische Unabhängigkeit erlangt haben. Auch die abhängige Ehefrau stellte für Kollontai eine Form verdeckter Prostitution dar. Sicherlich hört sich einiges aus Kollontais Vorstellungswelt heute nicht mehr neu an. Anderes wiederum scheint mehr als aktuell und zu ihrer Zeit war es schlicht sensationell. Die Freundschaft, die von ihr als Kameradschaftlichkeit bezeichnet wird, betraf alle Mitglieder der Gesellschaft und war für sie auch für Mann und Frau die höchste Beziehungsform überhaupt. Liebe kann unterschiedlichste Schattierungen annehmen. Wesentlich für Kollontai war, dass alle dabei als gleichberechtigte Subjekte agieren. Ihre Beschäftigung mit der elendigen Situation vor allem unterprivilegierter Frauen begann vor ihrer Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Die Hausangestellten im Elternhaus und die Textilarbeiterinnen in Narva 1896 waren der Auslöser dafür. Ihre eigene Emanzipation von Elternhaus und Ehemann hat Kollontai vollzogen, um sich der revolutionären Bewegung anzuschließen. Ihre Heirat ging sie ein, um sich vom Elternhaus zu lösen. Der Unterschied ihrer eigenen privilegierten Situation verglichen mit der von Arbeiterinnen führte zu ihrer Kritik am bürgerlichen und wohltätigen Feminismus im damaligen Russland. Ihr Engagement für die Frauenbewegung stand immer im Zusammenhang mit ihrem sonstigen revolutionären Engagement. Darin war ihr Anspruch universell. Sie wollte nicht allein auf die Frauenfrage reduziert werden. Häufig ergab sich daraus ein Konflikt, dem sie in der einen oder anderen Richtung nachgab. Deshalb sah sie eine doppelte Aufgabenbestimmung für die Arbeiterinnenbewegung: die Situation der Arbeiterin zu verbessern, um sie politisch zu gewinnen und proletarische kameradschaftlich zwischen Geschlechtern zu fördern. Kindererziehung und Hausarbeit wollte sie vergesellschaften. Das heißt, Erziehung und Hausarbeit werden von der Gesellschaft und ihren Institutionen übernommen. Sie beschreibt pathetisch das Elend der Proletarierin als Ehefrau oder Mutter. Es mag erstaunen, dass Kollontai wenig zur Homosexualität zu sagen hatte. Mit Tschitscherin, Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheit, selbst homosexuell, war sie eng befreundet. Im imperialen Russland war Homosexualität zwar nicht erlaubt, aber weitgehend toleriert, am Hof wie im Ballett. Nach der Revolution von 1905 entstand in den Städten eine lebendige Subkultur. Ein Monat nach der Oktoberrevolution von 1917 wurde Homosexualität entkriminalisiert mit einer Anzahl von Reformen, die auch Frauen und die Familie betrafen. Viele von Kollontais Schriften über kameradschaftliche Liebe können auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf das Verhältnis von Frauen und Männern, sondern auf alle Geschlechter beziehen. Kollontai sah sich und die Gesellschaft in einer Übergangssituation, in der die kameradschaftliche Liebe und Freundschaft noch nicht allgegenwärtig sein konnte. Auch deshalb setzte sie sich für die Aufhebung der Einsamkeit der alleinstehenden Frau in gemeinschaftlicher Kreativität ein. Ihr Leben lang bekämpfte sie politisch und privat die emotionale Abhängigkeit von Männern und die alles vereinnahmende Liebe. Die im Kriegskommunismus politisch instrumentelle Moral veranlasste sie, sich mit Lebensweisen und Sexualität zu beschäftigen. Ihr Fazit war, dass solidarische Alltagsbeziehungen auch in der Übergangsphase unentbehrlich für den sozialistischen Aufbau sind. Diese Beziehungsformen waren für sie so wichtig wie der neue Mutterschutz und das Eherecht von 1926, das einen Ehevertrag einführte. Der geflügelte Eros bedeutete eine Kulturrevolution der Beziehungen und sollte neue Beziehungsformen in den Reihen der Jugendorganisation Komsomol ermutigen. Frauenkommunen, getrennte Wohnungen von Paaren, Jugendkommunen waren einige der diskutierten Vorschläge. 1918 wurde die Zivilehe als einzig legale Form eingeführt. Die religiöse Heirat wurde nicht mehr anerkannt. Ein gemeinsamer Name war Pflicht, egal ob der Name der Frau oder des Mannes. Die Kinder, angemeldet oder nicht, hatten die gleichen Rechte. Scheidung konnte auf simple Nachfrage eingereicht werden. Abtreibung war legal und kostenlos. Doch konnten die neuen Regelungen, einige sensationell für die damalige Zeit, nicht auf einen Schlag die archaische Mentalität der Bevölkerung eines Landes ändern, das die Sklaverei erst 1861 abgeschafft hatte. So kam der größte Widerstand dagegen auch aus den Dörfern. Allerdings bestand auch bei Kollontai immer die Angst, dass Liebespaare sich von der Gesellschaft und vom Arbeitskollektiv isolieren. Deshalb schlug sie die Auflösung der Privatheit vor. Was das genau bedeuten soll, bleibt unscharf. Dass sich die kulturrevolutionäre weibliche Sensibilität immer wieder neu hervorbringen muss und von den gesamtgesellschaftlichen Möglichkeiten abhängt, die diese gewährleisten sollen, betonte sie häufig. Ihre Erzählungen und ihre Theorie über freie Liebe und eine neue Sexualmoral antworteten auf eine allgemeine gesellschaftliche Debatte. Kollontai wandte sich gegen die Abwertung von Erotik und sah in der russischen Sexualfeindschaft eine sexistische Komponente. Vor allem die Fiktion Kollontais entwickelt ein neues Frauenbild, das aus dem Alten entsteht und dieses von sich abschüttelt. Sie betrachtete sich selbst nur als mittelmäßige Schriftstellerin, hatte aber etwas mitzuteilen und entschied sich für ein didaktisches Schreiben, um mehr Menschen zu erreichen. Einige ihrer Erzählungen entstanden zu Beginn ihrer diplomatischen Karriere in Norwegen. In der Literatur ihrer Zeit entdeckte sie eine alleinstehende, geistig unabhängige Frau, die sie zur Heldin erkor. In ihrer Erzählung Schwestern verbündet sie sich während der Zeit der neuen ökonomischen Politik, der NÖP, eine betrogene Ehefrau mit der Prostituierten, die ihr betrunkener Mann mit nach Hause bringt, und beide erkennen, dass es die Form der Beziehungen ist, die bei der Ausbeutung durch den Mann begründet. Diese Erzählung ist von ihrer Tätigkeit im Cenotel und deren Prostitutionskommission geprägt und schildert den zunehmenden Druck, dem Frauen während der NÖP ausgesetzt waren. Sie waren die Ersten, die ihre Jobs verloren, vor allem wegen patriarchalischer Vorurteile. Das Wiederaufkommen privater Unternehmen hatte Einfluss auf das Familienleben und ließ auch die Prostitution wieder erstarken. Die drei Erzählungen, Eine große Liebe, 32 Seiten und Ein belauschtes Gespräch, sind 1923 erschienen. Sie erzählen alle drei aus der Sicht von Frauen, die alle Intellektuelle sind. Eine große Liebe spielt in der Emigration und arbeitet Kollontais Beziehungen mit dem verheirateten Menschewisten Maslow auf. Manche glaubten darin auch eine Beschreibung der Beziehung zwischen Lenin und Ines Amont zu erkennen. Diese längste der drei Erzählungen beschreibt die langsame Lösung der Heldin von ihrem Geliebten, der nur ihre Erotik und ihr Verständnis für ihn liebt, sie aber nicht als gleichwertige Gefährtin sieht. Kollontais Fazit aus allen drei Erzählungen ist, dass das alleinstehende Leben die Alternative zu einer ungleichen Liebesbeziehung darstellt und den Frauen ermöglicht, sich zu emanzipieren. Die Heldinnen können immer nur gut arbeiten, wenn sie sich innerlich von ihren Geliebten distanzieren. Die Verbindung von Arbeit und Liebe ist selten und wird von Kollontai als höchstes Glück beschrieben. Auch wenn ihre Fiktion mit Trivialliteratur kokettiert, sie wollte viele erreichen, haben ihre Erzählungen alle kein Happy End. Sie will Probleme und Protest darstellen, aber keine Systemstabilisierung. Im Protest und der Lösung vom alten Frauenbild entsteht ein Gegenbild, eine neue Frau. Die alleinstehende Frau ist keine grundsätzliche Abwendung von Männern, sondern von der Rolle als Ehefrau. "32 Seiten" schildert die Liebesgeschichte zwischen einem Arbeiter und einer Intellektuellen. Er will eine konventionelle Beziehung und zusammenziehen. Sie hat Angst, sich darin zu verlieren, wenn sie ihm den Haushalt führt, und möchte stattdessen studieren und schreiben. Ihre Beziehung wird zum Kampf. Sie kann nicht wie er Arbeit und Liebe psychisch vereinbaren. Kollontai schildert ihre Benachteiligung in der Liebesgeschichte. Ihr wurde vorgeworfen, sich an den Emanzipationsvorstellungen der Männerrolle zu orientieren, was ich aber falsch finde. Der Rollentausch wie ein belauschtes Gespräch, in der die Frau die ältere Verführerin und der Mann die Muse darstellt, ist kein Rollenmodell, für das sie eintritt, sondern das sie nutzt, um die übliche Rolle von Frauen in Beziehungen plastischer darzustellen und sie durch den Rollentausch, den sie nicht anstrebt, deutlicher werden zu lassen. Sie strebt nämlich keine Umkehrung an, sondern eine Aufhebung solcher Beziehungen. Berufstätigkeit, politische Aktivität, gleichberechtigte Liebesbeziehungen, Solidarität unter Frauen, das sind ihre Rollenmodelle. Da alle geschilderten Liebesbeziehungen scheitern, will sie zeigen, dass sich die Gesellschaft noch nicht ausreichend verändert hat. Aber die Möglichkeit dieser Veränderung besteht. Es sind die höheren Anforderungen gegenüber den Partnern, die ihre Heldinnen dazu bewegen, von einer Leidenschaft in die nächste zu schlittern, in der schmerzhaften Suche des Ideals einer Versöhnung zwischen Liebe und Unabhängigkeit, der Verbindung von Freundschaft und Leidenschaft. Keine Unterwerfung, sondern Behauptung der Persönlichkeit, statt sich dem Partner anzupassen. Die neue Frau verlangt auch, dass die Partner ihre eigenen Gefühle reflektieren, dass die Frauen als gleichwertige Subjekte des gemeinsamen Kollektivs gesehen werden. Kollontai weiß um das Päckchen bürgerliche Ideologie, das nach den ersten Jahren der Revolution noch die Beziehungen bestimmt, von dem vor allem die Männer noch geprägt waren und erwarteten, dass die Frauen sich ihren Bedürfnissen und Vorstellungen anpassen. Freundschaft und Solidarität unter Frauen spielten in Kollontais Leben nicht nur theoretisch eine Rolle. Ihre Freundschaften zu Frauen waren der stabilste Anker in ihrem Leben. Mit 6 Jahren begegnete sie ihrer lebenslangen Freundin Soja Schadurskaja, mit der sie ihre politischen Ansichten, ihre Wohnung und manchmal auch die Liebhaber teilte. Aber auch ihre Freundschaften zu Männern waren von großer Solidarität geprägt. Mit dem ersten Ehemann Wladimir blieb sie so lange erlebte freundschaftlich verbunden. Er kümmerte sich um die Care-Arbeit für den gemeinsamen Sohn, wenn Kollontai von politischer Arbeit okkupiert war. Bereits in den 20er Jahren wurden Kollontai auch von Frauen in führenden Positionen angegriffen und ihre Haltung auf ihre mangelnde proletarische Herkunft zurückgeführt. Kleinbürgerlich, feministisch, volkstümlerisch, anarchistisch, Freudianertum, eine völlige Überbewertung von Sexualität, lauteten die ideologischen Vorwürfe. Entgegengesetzt wurde ihr meistens eine konventionelle Sexualmoral. Der schwerwiegendste Vorwurf lautete, dass ihr Eintreten für eine zügellose Sexualität zu einer Verschleuderung kreativ, produktiver, für die Gesellschaft nützlicher Energien führen würde. Es gab aber auch, zumindest in den 20er Jahren, Verteidigerinnen ihrer Positionen, wie zum Beispiel Luna Czarski, der ebenfalls für freie Liebe eintrat und in der Familie einen Hort der Repression erkannte, und auch von Trotzki. Die produktivistisch-repressive Sexualmoral des Stalinismus beinhaltete die erneute Kriminalisierung von Homosexualität, die Erschwerung der Scheidung, ein Abtreibungsverbot und die Diskriminierung nicht-ehelicher Kinder. All das sind Zeichen, dass die sexuelle Revolution gescheitert war. So lautete auch einer der zensierten Sätze in ihrer Autobiografie von 1926, dass für sie die komplette Befreiung der arbeitenden Frau und die Entstehung einer neuen Sexualmoral das höchste Ziel ihres Lebens waren. In den 30er Jahren ist Kollontai in der Sowjetunion vergessen und wird nicht mehr publiziert. Nach der Oktoberrevolution wirkte sie durch ihre Schriften, ihre Reden, ihre politische Tätigkeit und ihre Reisen. Anfang der 20er Jahre schrieb sie Erzählungen mit pädagogischer Absicht für ein Massenpublikum. Viele Ideen, die Kollontai verteidigte, scheinen heute naiv und utopisch. Aber die Probleme, die sie beschreibt, sind weiterhin aktuell und geben ihre gelebte eigene Erfahrung wieder. In allen Punkten ging sie weiter als alle marxistischen Männer ihrer Zeit. Die Probleme einer neuen Sexualmoral waren für Kollontai immer grundlegende Probleme der Revolution, sich jeder neuen Zeit widerstellen. Dass eine Revolution, so selten diese auch sein mögen, sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche erstrecken muss und dass es keine Nebenwidersprüche im Alltagsleben gilt, hat Kollontai bereits vor 100 Jahren erkannt. Viele der von ihr genannten Probleme sind weit davon entfernt, 100 Jahre später gelöst zu sein und bilden weiterhin zentrale Forderungen der aktuellen feministischen Bewegungen. Vielen Dank für eure Geduld. Gibt es schon Fragen oder Diskussionsbeiträge? Kann auch Kritik formuliert werden. Ansonsten würde ich vielleicht fragen, das führt ein bisschen vom Vortrag weg, aber mich hat so, also mich beschäftigt, dass Ihre Ideen so sehr in Vergessenheit geraten sind und dass so viel verloren gegangen ist, also dann auch im Hinblick auf diesen Vortrag über die DDR, den wir gestern gehört haben. Und also ich frage mich, wie genau das passiert ist. Also es hat irgendwie natürlich so staatliche Maßnahmen gegeben und offensichtlich auch so eine Art Kampagne gegen ihre Texte und so weiter, aber es also trotzdem innerhalb von organisierten Frauen, warum wurde das nicht weitergegeben? Also vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, das war natürlich auch ein längerer Prozess. Also ich glaube im Prinzip 1921 mit dem 10. Parteitag wurden ja die Fraktionen verboten, auch die Arbeiteropposition, der sie angehört hat. Das war eine der ersten oppositionellen Strömungen innerhalb der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und In dieser Zeit, ich glaube zwischen 1917, also sie hat viel früher ihre Ideen entwickelt, aber sie hat natürlich auch ihre Ideen radikalisiert noch direkt nach der Revolution, war eigentlich alles möglich in dieser kurzen Zeitspanne von 1917 bis 21. Und zum Teil durch den Kriegskommunismus, zum Teil durch viele falsche Entscheidungen, die die Bolschewiki getroffen haben, wie oppositionelle Strömungen zu verbieten, hat sich natürlich auch das Alltagsleben erschwert und neue Experimente, also was ja Kollontais Ideen waren, wurden eher als oppositionell angesehen, als wegführend vom eigentlichen Zweck, also zum einen die Frauen in die Rote Armee zu integrieren, damit sie die revolutionären Errungenschaften verteidigen und gleichzeitig eben die Frauen auch in den Produktionsprozess zu integrieren. Und diese neuen Lebensformen waren genauso wie politische, gehörten zu dem, was man so als politische Freiheiten eben dieses außergewöhnlichen historischen Moments von 1917 bis 1921 eben hatte und wurden deshalb auch genauso damit wieder im Prinzip, also nicht nur sind sie in Vergessenheit beraten, sie wurden auch bekämpft, weil es auch Schuldige gebraucht hat für die ökonomische Krisensituation, für das Scheitern letztendlich einer Weltrevolution, das ist der ursprüngliche Plan gewesen, die ja definitiv nicht stattgefunden hat. 1924 entstand die Theorie vom Sozialismus im einen Land und das hat auch dazu geführt, dass nach und nach an allen gesellschaftlichen Bereichen es eben eine große Einschränkung gab und natürlich dann selbstverständlich, wie immer in Krisenzeiten, das kennen wir ja auch von heute, auch in imperialistischen Ländern oder in parlamentarischen Demokratien, von autoritären Staaten ganz zu schweigen, ist natürlich die Rechte für Frauen, Minderheiten, immer eines der ersten Punkte ist, die in solchen Momenten eingeschränkt werden. Was sehr schade ist, dass, ich fände es auch sehr schade, ich habe mich auch nochmal damit, eine Freundin von mir hat auch dazu gearbeitet, zu Frauenbildern in der DDR, war schade, dass ich gestern nicht da war. Ich weiß nicht, ob da Kollontai überhaupt vorkam, aber eigentlich spielte sie eben in der DDR keine Rolle, weil da auch so diese Zensurgeschichte oder diese Vergessenheit, die halt von der Sowjetunion da noch gewirkt hat, übertragen wurde. Mich würde interessieren, ob du sozusagen in der Konzeption von Alexandra Kollontai auch eine Beschränkung siehst. Du hattest auch das betont, dass sie Kind ihrer Zeit gewesen ist und Bini Adamczak beschäftigt sich ja in ihrem Buch beziehungsweise Revolution auch mit Kollontai und führt da sozusagen eine Ambivalenz auch vor, dass sozusagen auch bei Alexandra Kollontai, soweit ihre Emanzipationsvorstellungen gingen, es da sozusagen auch sozusagen eine Angleichung der Frauen an die Männer auch mitgegeben hat, also dass sie sozusagen diese Emanzipationsvorstellung der Sowjetunion und der Dritten Internationale eher eine Verallgemeinerung des männlichen Ideals bedeutet. Das würde mich interessieren, ob du solche Punkte auch siehst bei Kollontai. Ja, sehr interessante Frage. Ich habe da schon oft auch mit Benny darüber diskutiert. Wir sind ja in der gleichen Politgruppe, National Fixed Initiative Berlin. Ich sehe das nicht so. Bin auch nicht so einverstanden mit ihrer Aufteilung, dass das weil Kollontai ja wirklich nicht so gelebt hat, auch dass sie jetzt in irgendeiner Weise versucht hat, irgendeinem männlichen Ideal zu entsprechen. Ich glaube, sie hatte sehr eigene Vorstellungen, was für sie das gute Leben ist. Und sie hat eben, also sie hatte sehr, sehr enge Beziehungen zu Frauen und hat eigentlich ständig auch mit Frauen gelebt. Also sie hat viel längere Zeit mit Frauen zusammengelebt als mit Männern. Sie selbst hat, ich meine, Bini macht das, glaube ich, ein bisschen, also für mich ist es ein bisschen zu schematisch, um was klar zu machen, um eine Kritik klar zu machen. Dass das Emanzipationsideal für Frauen natürlich sich an der Zeit auch orientierte, also was da eben das Fortschrittlichste ist, aber es gab eben gerade in der kommunistischen Bewegung eine Reihe von Frauen, die, und natürlich, liegt in der Natur der Sache, dass Männer Rechte besaßen, die Frauen nicht besaßen. Und dass die Frauen dann erstmal die Rechte auch mal für sich beansprucht haben, um dann andere Dinge zu entwickeln. Also das versteht sich natürlich von selbst. Und wenn du diese Gleichberechtigung formal erreicht hast, gehst du dann trotzdem andere Wege. Und ich glaube, das hat Kollontai auch versucht, sowohl in ihrem eigenen Leben als auch in ihren Vorstellungen von einem kollektiven Leben. Also diese Frauenkommunen, dass Paare nicht zusammenwohnen. Und sie hat auch, sie hat, wie gesagt, zur Homosexualität explizit nichts beschrieben, aber immer wieder ihre kameradschaftliche Sexualität, also kameradschaftlich der Begriff, den finden wir jetzt heute nicht mehr so cool. Ich weiß auch nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber einfach Solidarität, freundschaftliche Solidarität, das hat sie explizit nicht nur auf gleichgeschlechtliche Liebespaare bezogen, sondern auf alle Beziehungen. Ich glaube, da hat sie auch auf was sehr Fließendes gesehen. Und ich würde da Binnie nicht recht geben, weil mir das, sie hat natürlich, also wo sie konventionell war, aber das machen wir ja selber wahrscheinlich, also ich zumindest auch, mache auch Kompromisse in meinen Beziehungen, Freundschaften wie Liebesbeziehungen. Sie hat, obwohl sie die Ehe wirklich abgelehnt hat, sie war verheiratet, um aus dem Elternhaus rauszukommen, und sie hat dann, als sie das neue Ehegesetz eingeführt hat, das war ja ihr Produkt, hat Pavel Dybenko gedrängt, der immer so mit ihr normal, wie er das gesehen hat, zusammenleben wollte, dass sie da zumindest ein Beispiel vorangehen müsse und jetzt nochmal heiraten müsse. Und das wollte sie eigentlich nicht und hat sie trotzdem gemacht und wurde auch von den Freundinnen kritisiert. Das sind eher so die, aber das ist jetzt auch kein männliches Ideal. Sie hat sich da einfach einer männlichen Vorstellung, einer Konvention gebeugt. Aber sie hatte eigentlich eine andere Vorstellung. Und ihre Frauenrollen, also das, was, das eine ist der Vorwurf, den Binnie macht an Kollontai in ihrem Buch, und das andere wird auch öfter gemacht wegen ihrer einen Erzählung, wo so eine ältere Frau, intellektuelle Kommunistin, hat einen gleichaltrigen Geliebten und hat aber einen jugendlichen Liebhaber. Und der jugendliche Liebhaber will ganz mit ihr sein und beschwert sich, dass er eben nur so ihr Lustobjekt ist. Und sie verlässt ihn aber, weil sie sagt, ja, das war jetzt ganz schön, aber eigentlich möchte ich, mit dir kann man nicht ordentlich leben. Wir haben zu wenig gemeinsam und du bist ganz süß, aber das reicht mir nicht. Und da wurde gesagt, ja, aber das ist ja blöd, wenn die Frau dann genauso ist wie Männer, die wir nicht mehr haben wollen und die uns so behandeln. Und dann, das war genau nicht ihre Intention. Ihre Intention war nämlich zu zeigen, dass das keine gute Lösung ist, dass das kein Rollenbild ist, das sie haben will, sondern nur das männliche Rollenbild, die männliche Rolle immer noch zu verdeutlichen. Das war ihre Absicht darin. Von daher, sie war ein Kind ihrer Zeit, glaube ich, aber eher vielleicht auch in den Kommunismusvorstellungen. In ihrer Frauenrolle war sie, glaube ich, echt also sehr, sehr weit. Ich kenne die Memoiren Kollontais nicht. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen, ob sie so einen klassischen Gewissenskonflikt als Mutter und Revolutionärin hatte? Also du hast ja schon erzählt davon, dass sie eben ihr Kind immer wieder recht progressiv auch dem Vater überlassen hat sozusagen, aber wahrscheinlich wird es nicht ohne so ein Knirschen vonstatten gegangen sein. Und mir ist überhaupt aufgefallen, und das fand ich auch sehr schön, dass du ja diese Care-Seite in ihrem Leben, in ihrer Biografie, also wer kümmert sich wie um wen und was bedeutet eigentlich sich um jemanden kümmern, das hast du ja immer wieder einfließen lassen. Ob du noch ein, zwei Worte sozusagen zu dieser sehr speziellen Rolle und Geschlechterbildern darin oder so sagen könntest. Also sie hat ihren Sohn wirklich sehr gemocht und hat, also es gibt ja auch manche, also ja nichts Natürliches, die Mutterliebe, das wissen wir ja. Ne? Sie hatte wirklich auch mit dem ein gutes Verhältnis ihr Leben lang, und sie hatte zwei große Konflikte. Zum einen, dass sie eigentlich Politik machen wollte und dass sie auch keine Zeit hatte, so eine Klasse, und sie wollte diese klassische Rolle nicht, sie fand sie insgesamt falsch, weil sie eigentlich dachte, die Gesellschaft müsste das machen. Aber am Anfang war das eben noch nicht so, das war ja vor der Revolution. Und dann hat es eben der Wladimir gemacht, der auch soweit ein guter Kerl war und dem klar war, sie verlässt ihn eh. Nicht für einen anderen Mann oder eine andere Frau, sondern für die Politik. Sie will ein anderes Leben. Und aber sie hat immer wieder dann, auch als sie in Deutschland war, 6 Jahre lang, hatte sie ihn dann kaum gesehen. Dann kam er mal nach Deutschland in der Zeit. Da hat sie sehr drunter gelitten. Und sie hätte gern mehr Zeit mit ihm verbracht. Und der zweite Punkt, der dann später kam, als sie die Anführerin der Arbeiteropposition war, dass sie Angst um ihn hatte, als die ganzen Verfolgungen angefangen haben. Und das war ja auch im Stalinismus so, dass dann eben Familien, Freunde, Angehörige und so weiter auch ermordet wurden. Und da hat sie immer versucht, ihn aus der Politik rauszuhalten. Und das war natürlich ein Widerspruch, weil so ein hochpolitischer Mensch wie Kollontai, den eigenen Bub dann eben da raushalten will. Es ist ihr aber auch gelungen, dass sein Leben lang ein relativ unpolitischer Typ geblieben, der dann auch irgendwie in England gelebt hat, mit einer Engländerin zusammen war. Aber sie hatten immer ein freundschaftliches, gutes Verhältnis. Weil es war von Anfang an ein großer Konflikt für sie. Und ich glaube, auch aus dem Konflikt heraus hat sie das erkannt, dass Mutterschaft erstmal nichts Natürliches ist und was Gesellschaftliches, dass man das in irgendeiner Weise so regeln muss, dass man Mutter sein kann, aber gleichzeitig Berufsrevolutionärin, Autorin, was auch immer. Und dass man deswegen keine schlechte Mutterschaft ist und dass Väter genauso gut das können. Also das war dann eher so, was ich mal zu dir sagen würde, das war eher, dass sie dann auch Männern die Rolle von Frauen zuschreiben konnte. Ja. Ist das soweit? Und die Memoiren, muss ich sagen, die sind so lala, weil die auch zensiert sind, selbstzensiert. Die sind halt in der Zeit geschrieben, wo klar war, dass sie zu bestimmten Sachen nichts schreiben durfte. Also es gibt wohl eine russische Quelle, habe ich von einer britischen Historikerin gehört. Also die ist in russischen Archiven, aber ich kann kein Russisch oder kann es nur so ganz elementar. Die sind interessant, aber es sind nicht die Wahrheit und viele Sachen stehen da nicht mehr drin.